Die Lindenbäume blühen wie nie, sie blühen ganz ungläublich. Sie duften so, ich weiß nicht wie, so lindenblütenstäublich. So lindgrün leuchtet Blatt für Blatt die duftende Allee. Und wenn es regnet, schwimmt die Stadt in Lindenblütentee.